Kapitel 3 Übung A6 Fragen und Antworten Sie. Wie viel kostet ein Doppelzimmer im Hotel Bristol? Es kostet zwischen 69 und 89 Euro. Ist der Preis mit oder ohne Frühstück? Der Preis ist mit Frühstück. Wie viele Sterne hat das Hotel Monaco? Das Hotel Monaco hat 2 Sterne. Welche Besonderheit hat das Hotel Bristol? Das Hotel Bristol hat eine Tiefgarage. Wie ist die Zimmerausstattung im Hotel Monaco? Die Zimmer im Hotel Monaco haben eine Dusche, einen Haartrockner, einen Satellitenfernseher, ein Radio, einen Wecker und einen Schreibtisch. Was ist die Adresse von Hotel Monaco? Die Adresse vom Hotel Monaco ist Schillerstraße 9, München. Wie viele Zimmer hat das Hotel Bristol? Das Hotel Bristol hat 56 Zimmer. Gibt es ein Fitnesscenter im Hotel Arabella? Ja, im Hotel Arabella gibt es ein Fitnesscenter. Wie viel kostet ein Dreibettzimmer im Hotel Monaco? Ein Dreibettzimmer im Hotel Monaco kostet zwischen 86 und 220 Euro. Liegt das Hotel Monaco im Zentrum von München? Ja, das Hotel Monaco liegt im Zentrum von München. Wie viel kostet ein Einzelzimmer im Hotel Arabella? Ein Einzelzimmer im Hotel Arabella kostet zwischen 255 und 325 Euro. Gibt es im Hotel Monaco eine Tiefgarage? Nein, im Hotel Monaco gibt es keine Tiefgarage. Wie viele Sterne hat das Hotel Arabella? Das Hotel Arabella hat 4 Sterne. Kann man im Hotel Arabella etwas essen? Ja, man kann im Hotel Arabella etwas essen. Das Hotel hat ein Restaurant.